Die Zettelwirtschaft. Herr Ober, ich glaube, ich nehme heute mal Skurril. Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft, dem Podcast von und mit skurrilen Jubiläen und Jahrestagen mit dem Wastel. Grüß euch. Und dem Jens. Hallo, guten Tag und viel Spaß bei der heutigen Folge am Tag der Meteorologen. Depressiver Wetterfrosch. Ich brauche gar nicht zu klettern wagen. Sie werden bei allen Wettern klagen. Ja, Tag der Meteorologen. Meteorologen, eines der schwierigsten Wörter in der deutschen Sprache. Auf Englisch könnte man einfach sagen Weatherman. Ja. Und so heißt auch der Tag ursprünglich, nämlich Weatherman's Day. Day of the Weatherman, keine Ahnung. Ja. Irgendwas mit Meteorologen. Blame halt. It on the Weatherman. Genau. Ja, viele Lieder gibt's mit dieser Textzeile oder diesem Ausdruck Weatherman. Ja. Ich glaube, das ist im Englischen auch wirklich, dürfte schon der geläufige Ausdruck sein, aber für Meteorologe im Deutschen gibt es eigentlich jetzt keinen gängigen Begriff, außer vielleicht Wetterfrosch. Oder kennst du sonst einen? Der Wetter, nee, der Wettermann von den Nachrichten? Oder? Nee. Das ist da auch eher so eine... Wettermoderator ist die offizielle Bezeichnung von Maxi Biber beispielsweise. Okay. Und die ist ja auch sehr bekannt geworden. Zum Beispiel hier. Ihrem Biber. Ah, nein. Nee, hier du. Come on, Maxi Biber, kick it. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir sehen, hier passiert so einiges im Hintergrund. Das ist ein großes Schief mit der Schicht. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag. Es wird nämlich der schönste der Woche. Ha, ha, Maxi Biber. Gehen Sie spazieren, machen Sie unanständige Dinge. Der Frühling ist da, wie zum Beispiel Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. Genießen Sie den Tag, es wird nämlich der schönste der Woche. Ha, ja, Maxi Biber in the house, shake it out, ja. Peace. Ja, das ist Stefan Raab, oder? Genau, ja. Mit MC Maxi Biber in the house, der sich eine Anmoderation von Maxi Biber genommen hat und da witzig. In klassischer Stefan Raab-Manier was dahinter gelegt hat. Ich übertreibe es jetzt wahrscheinlich, aber ich muss dir noch was von einem Weatherman vorspielen. Okay. Und zwar von einem amerikanischen, sehr bekannten amerikanischen Meteorologen. Jim Cossack heißt er. Snakey, snakey. Snakey, snakey. Snakey, well, I got something for you! I'm gonna pound you with two parts hydrogen and one part oxygen as we stroll on in through the nighttime hours. And then I'm gonna drop the snow hammer upon you, upon that scaly little tailpipe of yours. So then what are you gonna do? Well, let me tell you what you're gonna do. You're gonna find the ground up pig schnauts, horses' tails, at Yankee Stadium tomorrow at 1:05 for first pitch with the Tigers. They're called Stadium. Ja, das ist Jim Cossack, ein bekannter amerikanischer Meteorologe, der deswegen bekannt ist, nicht weil er besonders gut Wetter vorhersagen kann, sondern weil er einfach regelmäßig austickt vor der Kamera. Und zwar wirklich live. Ja, also okay. Das, was wir gerade gehört haben, ist tatsächlich mal im amerikanischen Fernsehen live on air passiert und da ist er einfach vollkommen ausgetickt und hat da seine Wettervorhersage gemacht und so ist er auch über die Jahre hinweg immer mehr bekannt geworden, weil er halt immer häufiger hier den Affen gemacht hat. Ja. Ja. Ja, der bekannteste deutsche Wettermoderator dürfte Jörg Kachelmann sein. Richtig. In Österreich ist es vielleicht Alfred Robinek. Der war damals eben bei der Zeit im Bild und bei der Minizip auch der Quaxi-Wettermoderator. Neben Quaxi eben dem Wetterfrosch in der Minizip, Mini-Zeit im Bild. Jens, also mit dem Wetterfrosch, der zeigt ja gar nicht irgendwie das zukünftige Wetter an, sondern nur eigentlich das aktuelle, ähnlich wie die Schwalben. Weil wenn, das hängt mehr mit den Insekten zusammen. Wenn die Insekten eher höher fliegen, klettert der Wetterfrosch die Leiter rauf, um die Insekten zu kriegen. Und wenn die Insekten eher tief fliegen, durch das Wetter bedingt, dann fliegen halt die Schwalben auch tief. Ja. Und deswegen würde es dann heißen, dass es Regen gibt. Mhm. Ja, ist logisch, oder? Klingt für mich jetzt auch logisch. Wieder mal eine Bauernregel, die total zutrifft. Aber eigentlich ist es keine Bauernregel. Ja? Aber so ein Daumen mal Pi. Ja? Daumen mal Pi. Allgemeinwissen. Bauernregeln sind übrigens gar nicht so falsch. Lange Jahre meinte man, dass Bauernregeln gar keine wirkliche Berechtigung haben. Was aber damit zusammenhängt, dass du bei Bauernregeln zwei Sachen beachten musst. Erstens, aus welcher Region kommt diese Bauernregel? Mhm. Sprich, für einen und den gleichen Tag kannst du zum Beispiel in Norddeutschland eine ganz andere Wetterlage haben wie in Süddeutschland. Mhm. Von daher ist es wichtig, aus welcher Region kommt diese Bauernregel. Und das Zweite, was du immer beachten musst bei diesen Bauernregeln, weil die teilweise wirklich, wirklich alt sind, dass diese Bauernregeln durch die Einführung des gregorianischen Kalenders eine Verschiebung erlangt haben. Okay, ja. Und von daher unter Umständen diese, ich glaube, 16 Tage sind gleich beim gregorianischen Kalender verschoben worden, dass die halt 16 Tage früher zum Beispiel zutreffen müssten. Also heute, 5. Februar, Sankt Agatha von Catania. Mhm. Zum Thema sich widersprechende Bauernregeln. Ich habe hier zwei zu Sankt Agatha. Der erste, Agathe, unsere Gottesbraut, die Macht, das Schnee und Eis wegtaut. Versus den Tag der heiligen Agathe, der war oftmals reich an Schnee. Ja, also ja, Bauernregeln hängen meines Erachtens sehr eng zusammen mit sogenannten meteorologischen Singularitäten. Ist dir das ein Begriff? Das ist, glaube ich, im Prinzip das, was ich gerade angesprochen habe, nämlich dass gewisse meteorologische Geschichten auf gewisse Regionen mehr oder weniger begrenzt sind, oder? Ja, und auch tatsächlich sehr, sehr verlässlich sind. Also es gibt einfach gewisse, Wetterlagen, die häufiger und vor allen Dingen häufiger wahrscheinlich vorkommen. Beispielsweise kennen wir alle der Altweibersommer. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass 3 von 4 Altweibersommern gutes Wetter bringen, also 75%. Oder dass meistens gegen Ende Januar der Hochwinter ist, also die tatsächlich kälteste Zeit im Jahr. Mhm. Und das ist sehr, sehr verlässlich so. Genau. Diese Singularitäten in Mitteleuropa, die kann man sich A, auf der Wikipedia anschauen, und B, kann man die natürlich nutzen, indem man Urlaub plant. Das macht ein Kollege von mir nämlich immer. Okay. Der schaut sich immer an, okay, wann ist hier irgendwie so im Sommer denn tatsächlich mal die stabilste Zeit, schaut sich dann die Singularitäten an und sieht, da sind Ende Juli, Anfang August, zweite Hochsommerperiode, Hundstage. Nehme ich da meinen Urlaub, weil ich will ja auch was von gutem Wetter haben, wenn ich schon daheim bleiben muss. Richtet sich übrigens ursprünglich nach dem Sternbild des Hundes. Sternbild großer Hund Canis Major. Danach wurden ursprünglich die Hundstage benannt. Kannte ich noch gar nicht. Den großen Hund. Ich kenne nur den großen Bär. Oder den großen Wagen. Ja, okay. Den großen Wagen kenne ich gar nicht. Ich habe gar keinen. Ja, gut. Ja, noch so eine Singularität wäre zum Beispiel die Schafskälte. Mhm. Ist rund um den 11. Juni, also man spricht zwischen dem 4. und dem 20. Juni, gibt es in Mitteleuropa einen Kälteeinbruch, der sich vor allem in Deutschland auswirkt. Und der ist, sag ich mal, kommt deswegen von den Schafen, weil man gesagt hat, okay, Muttertiere und Lämmer werden erst nach diesem Datum geschoren, wohingegen männliche Schafe eben schon davor geschoren wurden. Mhm. Und die Herren Wissenschaftler Flohn und Hess werteten 1949 die Jahre von 1881 bis 1947 aus und kamen auf eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 89% für die Schafskälte in diesem Zeitraum. Also das ist nicht einfach so, was an den Fingern daher gezogen ist. Mhm. Okay. Anderes Ding bezüglich diesen meteorologischen Singularitäten sind zum Beispiel sind die, was auch für die Bauern zum Anbau sehr wichtig ist, sind die Eisheiligen. Ja. Also man spricht bei uns zumindest, mir waren bisher bloß Pankratius, Servatius, Bonifatius und die Koizofi bekannt. Es gibt aber auch noch den Mamertus als den ersten. Sind alles Märtyrer oder Bischöfe und haben vom 11. bis 15. Mai ihre Gedenk- und Feiertage und sind eigentlich generell so der Indikator, wann es das letzte Mal Frost im Jahr, also nicht das letzte Mal, aber das letzte Mal im Frühling quasi Frost geben wird. Wobei auch da der gregorianische Kalender mit einzubeziehen ist und das tendenziell etwas früher verschoben ist. Genau, vorne verschoben ist. Ja. Vielleicht noch weitere Sachen zum Thema Auswirkungen von Wetter auf den Menschen. Reizklima. Haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, über das Thema. Es gibt tatsächlich einen ja, ist das ein Beziehungsstatus? Nee, das ist, wenn der Haussegen schief hängt. Also. Das ist was anderes. Hilft Reizwäsche, oder? Ah, nein, auch nicht. Ja, ja genau, Reizklima. Es ist im Grunde genommen ein Klima oder ja, Klima ist ja sozusagen die, sag ich mal, langfristige Wetterausprägung. Mhm. Also ein Wetter, das für viel Abwechslung sorgt, für den Stoffwechsel anregen soll, einfach den Körper so ein bisschen herausfordern soll, aber positiv. Mhm. Und negativ nennt sich das Ganze dann Belastungsklima. Also eine Form des Bioklimas, was sich eher negativ auf den menschlichen Organismus auswirkt, beispielsweise hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, schwül, Föhn beispielsweise, ja, es gibt ja auch in München, kennt man das, die Föhnkrankheit. Hm. Die ist jetzt nie so wissenschaftlich richtig nachgewiesen worden. Klassische Föhnmigräne, ja. Genau, aber es scheint wohl da doch irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Wetterfühligkeit gibt es ja auch bei vielen Leuten, die sagen, irgendwie, keine Ahnung, die Narbe juckt und kratzt. Morgen gibt's Regen. Ist ja auch, also wenn man es mal unter logischen Gesichtspunkten nimmt, gibt einige Tiere, denen ja auch eben Wetterfühligkeit zugesagt wird, die sich halt also kurz vor Gewittern irgendwie in ihren Erdbauten Schutz suchen oder dergleichen, also die es ein klein bisschen vielleicht auch vorausfühlen können. Und wieso sollte das jetzt beim Menschen als eigentlich Säugetier denn nicht unter Umständen auch vorhanden sein, oder? Erscheint mir schon sinnvoll. Ja, aber mit welchem Organ nimmst du das denn wahr? Mit deinen... Ich weiß es schon, mit diesen komischen Ampullen. Gell? Genau, lorenzinischen Ampullen. Ja. Ich habe mir ja die in die Zähne einfüllen lassen. Aber ich bin bei dir, dass das natürlich auch ein guten Schwung ESO-Hauch hat. Ja, definitiv. Was kein ESO-Hauch hat, ist, was ich auch erst rausgefunden habe im Zuge der Recherche, dass es auch neben einigen anderen klimatischen Bedingungen ein Stadtklima gibt. Sprich, du hast in Städten de facto ein anderes Klima als am Land draußen. Sowohl im Sommer als auch im Winter hängt damit zusammen, dass durch die Bebauung eine andere Wärmeaufnahme der Sonnenstrahlung erfolgt, zum einen, und zum anderen, dass du weniger Verdunstungskühle hast, dadurch, dass mehr Boden versiegelt ist, und als dritten Punkt, dass du durch die Bebauung zumindest großflächig gesehen, geringere Windgeschwindigkeiten hast. Natürlich hast du teilweise in Häuserschluchten. Du hast so Windschneisen. Hast du höhere, was auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel teilweise Hochhäuser den Wind aus höheren Schichten nach unten ablenken. Mhm. Aber generell gesehen spricht man eher oder geht man eher von niedrigeren Windgeschwindigkeiten aus. Mhm. Und was in der Stadt noch vorhanden ist, was auch sehr interessant ist, ist, dass es in Städten häufiger Gewitter gibt als wie auf dem Land. Weil die Differenz zwischen Bodentemperatur und Luft? Nee, ganz anders würde man jetzt meinen, aber... Weil die Wolken sich aufladen an den Hochhäusern. Auch nicht. Du hast ja in der Stadt eigentlich viel weniger Verdunstungswasser. Der Punkt ist der Feinstaub. Mhm. Nämlich du hast durch den Feinstaub und die höhere Feinstaubbelastung in der Luft, im Gegensatz zum Land draußen, hast du viel mehr Punkte, an denen sich die Luftfeuchtigkeit sammeln und kondensieren kann und zu Regentropfen quasi wird. Mhm, okay. Und es ist so weit sogar feststellbar, dass du im Zuge dieses Stadtklimas, dass du erhöhte Gewitterwahrscheinlichkeiten oder Regenwahrscheinlichkeiten hast. Nämlich wenn der Verkehr einsetzt, der starke, und zwar direkt nach dem Wochenende und direkt vor dem Wochenende. Also Montag, Dienstag hast du eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit und Freitag, Samstag, weil durch die erhöhte Feinstaubbelastung noch mehr Partikel in der Luft sind, an denen Regenwasser kondensiert. Wo wir gerade bei Stadtklima sind, sagt dir denn der Begriff Albedo etwas? Mhm. Albedo ist das Rückstrahlungsvermögen einer Oberfläche. Doch, stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ja, okay. Genau, und ich nehme mal an, dass auch die Differenz in der Albedo zwischen Asphalt, also bebautem Untergrund und unbebautem Untergrund und Feldern und Wald wahrscheinlich noch ausschlaggebend ist, eben für eine Differenz zwischen Stadt- und Landklima. Zur kurzen Erklärung, bei Rückstrahlung meint man, also ich meine dann automatisch, dass man von Lichtrückstrahlung spricht, aber du sprichst von Wärmerückstrahlung. Richtig, genau. Von beidem, aber klar natürlich, die Wärmerückstrahlung ist da das Relevante. Ja. Genau. Was auch da durch diese erhöhte Aufheizung hast, auch im Sommer bedeutend heißere Nächte in Städten als wie im Land draußen. Ja, die Nazis haben natürlich auch immer mal wieder wettertechnisch zugeschlagen. Wir hatten es ja letztes Jahr schon. Mir fällt gerade nicht ein, bei welcher Gelegenheit. Doch, das war der Tag der Zugvögel. Und zwar, die Wehrmacht hatte auch Wetterstationen in der Arktis. Mhm. Und wie gesagt, auch damals schon. Aber was da ganz interessant ist, es gibt bezüglich dieser ganzen Geschichte, den Vertrag von Svalbard oder wie es auf Deutsch heißt, Spitzbergen. Mhm. Und es erklärt eigentlich Spitzbergen zu einer neutralen Zone, die aber der norwegischen Souveränität und dem norwegischen Protektorat anfällt. Sprich, es ist an und für sich eine international neutrale Zone, die aber von Norwegen verwaltet wird. Und im Krieg war halt Norwegen auch zeitweise von den Deutschen einfach besetzt und die haben dann halt auch damit angefangen, die Daten dieser Wetterstation, zwar die Norweger haben die noch international irgendwie rausgegeben und halt auch an die Deutschen, aber die wollten halt dann auch diese Wetterstation irgendwie mit annektieren. Und dann war es dann konstant 18 Grad. Ja. Genau. Oder 88. Genau, es ist immer getaut und wo du hingeschaut hast, war es überall braun. Genau, auf alle Fälle hatten die eben neben der Station Zugvogel, wie letztes Jahr schon erwähnt, eben auch auf Spitzbergen eine Station und natürlich auch diverse andere, war ja schon Holzauge, Kreuzritter, Schatzgräber, Bassgeiger und so weiter. Mhm. Ja, ich habe mich dann noch Ach ja, wenn wir die Nazis schon haben, es gab übrigens einen bei Wien, bei Gerasdorf, bei Wien einen Militärflugplatz in den Militärflugplatz Zeiring mit dem Decknamen Wetterfrosch. Mhm. Sagt dir denn bei der Gelegenheit, sagt dir denn die Barometerfrage was? Nein. Bei der Barometerfrage ging es anscheinend ursprünglich darum, dass in einer Schulaufgabe oder nicht Schulaufgabe, in einer Prüfungsaufgabe die Frage gestellt worden, man sollte die Höhe eines Hochhauses rausfinden und hat dazu ein Barometer zur Verfügung. Mhm. Logisch angedacht wäre eigentlich gewesen, man misst den Luftdruck am Boden und man misst den Luftdruck oben und macht daraus Berechnungen. Und die Legende will es, dass, dass Niels Bohr der Prüfling war. Und der hat dann diverse Lösungswege vorgeschlagen. Man könnte das Barometer vom Dach auf den Boden fallen lassen und die Zeit zählen. Genau, zum Beispiel. Oder man kann es an einer Schnur runterlassen, die Länge der Schnur messen. Oder man kann den Grad der Verformung aufgrund der Erdanziehungskraft irgendwie berechnen. Oder man kann das Barometer aufstellen und die Höhe des Barometers messen und die Schattenlänge messen und dann mit dem Dreisatz die Schattenlänge vom Hochhaus, daraus die Höhe vom Hochhaus berechnen und so weiter und so fort. Man könnte das Barometer als Pendel am Boden pendeln lassen und mit der Schwingungsdauer das irgendwie berechnen und so weiter und so fort. Die einen habe ich noch. Für alle Hörer, die demnächst einen lieben Verwandten, Bekannten oder Freund haben, der Geburtstag hat oder die sich selbst was gönnen möchten. Es gibt von der FU Berlin die Möglichkeit, Hoch- oder Tiefdruckgebiete gegen Geld zu benennen. Und früher waren Tiefdruckgebiete Frauennamen und Hochdruckgebiete Männernamen. Mhm. Das haben sie aber aufgegeben. Mittlerweile wird es im Jahresrhythmus gewechselt. Mhm. Und es gibt durchschnittlich ca. 50 bis 60 Hochdruckgebiete pro Jahr und ca. 130 bis 150 Tiefdruckgebiete. Und man kann, wie gesagt, gegen Geld. Sich den Namen solchen Gebietes kaufen. Genau. Hochdruckgebiete sind wahrscheinlich teurer als Tiefdruckgebiete. Hochdruckgebiete kosten 299 Euro, derzeit Tiefdruckgebiete 199 Euro. Dafür hast du dann aber auch Tiefdruckgebiet Jens und Hochdruckgebiet Wastel. Ja, das war nicht im gleichen Jahr. Weil wir beide männlich sind. Okay. Mhm. Also du musst schon männlich und weiblich, denke ich. Müsstest du schon beibehalten. Ja, okay. Wobei. Ja, wir rufen einfach mal an bei der. Ja. Was war das? HU oder FU? FU, also es gibt eine Homepage dazu. Und das ist sozusagen für ganz Deutschland bindend. Ja, ja. Die werden dann überall. Die definieren das. Ob in der Tagesschau oder bei. Ach, toll. Was der Geier war. Wem? Aber ich muss sagen, das sind eigentlich gut angelegte 200 Euro. Also ich meine, da macht man den Leuten schon Spaß mit. Ja, also. Guck mal, ich bin heute in der Tagesschau. Ich finde das jetzt auch nicht so schlecht. Also ja. Ich habe schon 200 Euro bedeutend schlechter angelegt gesehen. Hm. Zum Beispiel in zwei Drittel Hochdruckgebiet oder so, dass dann nichts wird. Naja, und es gibt halt bis zu einem gewissen Grad werden diese Dinge auf jeden Fall gemacht und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt eine Risikopatenschaft. Mhm. Die kannst du übernehmen, aber wenn es dann nichts mehr wird mit dem Hochdruck- oder Tiefdruckgebiet, dann kostet es dich auch nichts. Okay. Wenn welche übrig bleiben, wird es bei eBay versteigert. Ich habe da einen Link dazu, werde ich dir für die Shownotes geben. Hervorragend. Dann bleibt uns noch zwei Sachen zu erledigen. Nämlich erstmal ankündigen, was unsere nächste Folge beinhalten wird. Und das wird sein der Tag der Tiefkühlkost, in der wir alles über Fischstäbchen und sonstige Tiefkühlnahrung erfahren werden. Und wir haben ja noch eine Obligation gegenüber unseren Hörern, eine Verpflichtung. Wir müssen nämlich jeden Monat unseren Treppenwitz anbringen. Wenn wir ihn so zum Schluss hier an der Folge zum Schluss machen, dann ist es wirklich ein Treppenwitz. Ja, klar. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann schon, ja. Und jetzt wissen auch alle, was kommt, nämlich Jethro Tull. Dazu vielleicht als kurze Vorinformation. In dem Lied, das von Jethro Tull jetzt kommt, spricht unter anderem Francis Wilson einen kurzen Text. Und das ist ein englischer Wetterfrosch, der das Wetter auf den Sky News von 93 bis 2010 gesprochen hat, war aber davor auch schon Wettermann und wurde von Ian Anderson eingeladen, für das Album Stormwatch von Jethro Tull einige Teile zu sprechen, einzusprechen. Und in dem Titel, den wir jetzt hören, North Sea Oil, liest er unter anderem den Shipping Forecast.